abelt immer schein, ein Mädel allein. Den Brief in ihrer Hand, den hat der Liebste ihr gesandt. Und die Zeilen, die ihr schrieb, klingen zärtlich wie dies Lied. Antchen, herzliebstes Mädel mein, denk dein in der Ferne. Antchen kann jetzt nicht bei dir sein, weißt, bin ja Soldat. Steh ich auf Wacht in dunkler Nacht, hat mir ein Sternlein dein Grüßen gebracht. Antchen, herzliebstes Mädel mein, träum von mir. Die Stimme dein wird mit mir sein und wird wachen über mir, bis ich heimkehr zu dir. Nun küss ich in Gedanken deinen lieben, lieben Mund. Bitte schreib mir recht bald wieder, leb wohl und bleib gesund. Antchen, herzliebstes Mädel mein, denk dein in der Ferne. Antchen kann ja nicht bei dir sein, weiß, bin ja Soldat. Steh ich auf Wacht in dunkler Nacht, hat mir ein Sternlein dein Grüßen gebracht. Antchen, herzliebstes Mädel.